Das ist Radio Marabu, Europe's Alternative Music. Gleich Guitar X, die beste neue Musik der Woche. Radio Marabu informiert. Das 36. überregionale DX-Treffen des Ottenauer Kurzwellenhörerclubs Murgtal mit RTI-Hörertreffen am 13. Mai 2017. An diesem Samstag findet ab 13 Uhr im Restaurant Pizzeria Toscana Schützenhaus Ottenau am Schießstand 1 in 76571 Gaggenau Ottenau dieses Treffen statt. Verbunden wird es mit dem Hörertreffen des Radio Taiwan Hörerclubs Ottenau. Zu dieser Veranstaltung sind alle Kurzwellenhörer, DXer und Freunde des Rundfunkfernempfangs sehr herzlich eingeladen, unabhängig einer Clubmitgliedschaft. Auf dem Programm des Treffens steht ein Rückblick auf die wichtigsten kurzwellenbezogenen Ereignisse in den letzten 12 Monaten in der Region, die traditionelle Tombola und das bekannte Stationsquiz. Aktuelle Informationen sind bitte der Mai-Ausgabe der RTI-Hörerclub-Ecke vom 12. Mai zu entnehmen oder auch schon in den vorhergehenden Briefkastensendungen von Radio Taiwan International zu hören. Möglicherweise gibt es auch in der TRT-Sendung vom Freitag, den 12. Mai, wie in den letzten Jahren gewohnt, wieder einen aktuellen Hinweis zum Treffen. Samstag, 13. Mai 2017, das 36. überregionale DX-Treffen des Ottenauer Kurzwellenhörerclubs Murgtal. Der Körner liest, es geht in die DDR zu dem Satiriker Jochen Petersdorf. Man kennt ihn noch von den Weihnachtssatiren zwischen Frühstück und Gänsebraten. Jetzt sein Frühlingsgedicht. Jochen Petersdorf, Frühlingsgedicht. Im Frühling wird der Wald schön grün, da kann man drin spazieren und in der Gastwirtschaft Jasmin verschnaufen bei 3 Bieren. Vielleicht jedoch kann man es nicht, denn meistens ist geschlossen. Insofern steckt in dem Gedicht auch etwas Sinn, Genossen. Straight from self-pity, it takes us straight to heartbreak city. Catch tonight straight from self-pity. It takes us straight to Heartbreak City. Alpha Wild sind zurück aus den 80er Jahren. In diesem Jahrzehnt hatte Heine Lürich seine großen Erfolge mit Heinz Rudolf Kunze, Dein ist mein ganzes Herz mit Leib und Seele, Finden Sie Mabel, diese Titel hat er geschrieben, jetzt arbeitet er zusammen, natürlich auch noch mit Heinz Rudolf Kunze, mit dem macht er Shakespeare, dazu mehr in diesem Jahr, aber aktuell mit Tino Eisbrenner. Hausboot heißt die CD, aktuelle Nummer 1, Wie es war ist, hier auf Radio Marabu und das Interview dazu in der kommenden Stunde. Jetzt geht's erstmal weiter mit Musik aus Berlin. Sholly Holmes, machst du Frühstück? Sholly Holmes, ein Trio aus Berlin, machst du Frühstück auf Radio Marabu, Europe's Alternative Music. Das ist die beste neue Musik der Woche. Guitar X mit mir, Marcel Fischer. Und es geht gleich weiter mit Syncane, Favorite Song. Won't you take me to that place when I lose my sense of time, where I escape my fate, when I feel the most alive. Won't you play my favorite song, my favorite song, play my favorite song. Won't you play my favorite song, my favorite song, play my favorite song. Tunes in the night. I don't wanna wait. I don't wanna wait. Yazor, yazin. I wanna feel it in my body. Feel it in my body. Yeah. Feel it in my veins. Well, I feel it in my body. I feel it in my body. And play my favorite song, my favorite song, play my favorite song. Won't you play my favorite song, my favorite song, play my favorite song. Oh, when I see you,

restless crowd. Tell me what I have to say. If you know what's right, then you'll walk away. When the walls come down. You're listening to Radio Marabu, Europe's alternative music. Radio Marabu, Europe's alternative music. Hey, this is Rick Springfield. You're on Radio Marabu, and this is Miss Mayhem. That girl is a gift. Like a social disease. If you catch my drift, she brought me to my knees. And like a wrecking hammer, she broke me down to my set, please. Oh yeah. Was it her plan of attack? While she was raking my back, she left me hanging with my heart. I'm sleeping with a time bomb, and she's counting it down. I'm walking with napalm in an organdy gown into my private slammer. She locked me down and kept the key. Oh yeah, she is the woman in black. She is my panic attack. Came with her, no money back guarantee. Say a prayer for me. Winter is here in the summer tonight. Altmeister Rick Springfield, Sonntag, 21. Mai 2017 auf Radio Marabu. Rick Springfield im Interview, Rick Springfield zu Gast. Elkie Brooks hat eine Greatest Hits, da gibt es ein neues Stück drauf. Das spielen wir jetzt. Love Ain't Something You Can Get For Free. Something that you get for free. Das britische Künstlerin. Sie hat angefangen an der Seite von Robert Palmer, in Vinegar Joe, Alki Brooks. Große Solo-Hits in den 70er Jahren gehabt. Rauchig ist die Stimme geworden, aber schön, sie nochmal wieder zu hören. Danielle Hope war im vergangenen Jahr im Special und im Interview bei uns auf Radio Marabu. Er stellt den Klassik-Tipp, außerdem eine Lyrik im Interview in der nächsten halben Stunde. Es gibt Neues von Tempi Passati. Jetzt habe ich Katie Tempest. Whoops. Well, who's this? Staggering home, jabbering, looking like some street smart, arrogant gnome. Feet sticking to the curb like javelins thrown, gesturing wildly, having full-blown conversations with himself, saying, haven't you grown, to his face in the windows, grimacing, grappling with half a cigarette, not managing. This is Pete. Pete grew up on this street. He moved away, but he's back living at his dad's so he can save. He rigs stages at live events, but every time he gets paid, he gets wasted and wakes up with less than he made and he hates it. But that's life, right? Fast-paced, shit-faced, low maintenance. And all of his mates are kind of on the same page. It's basic wages, takes ages to get through the month, but then payday comes and his drinks all round. Outrageous behaviour. Living right now, no sense of later. Pills by the pocketful, nights last days. And look, even if he never splashed out, he still couldn't make the rent on his own place. Face it. It's 4:18. Pete's 14 doors from home and his thoughts are like a pack of starving dogs fighting over the last bone. No, anyway, what was I saying? Fuck it, mate, hold on, I'm coming up. Wait, good night, weren't it? Must have been burnt too much on the good stuff, lucky me. I looked up, I saw my future unravel and the light's funny, innit? I love that sinking feeling any minute. But you can't win a race unless you're running in it right. Ah, you can't get a taste unless you're taking a bite. Man, I'm climbing up the walls, things are getting difficult. It's all take, take, take, or start early, work late. Putting in the hours for these drugs, tokens. Love's a joke when your blood's pulsing. Love is real when you start choking. I'm double dropping in the vast ocean. Stay to me, mate, blatantly the way I was made, you see. I've been getting on it since back in the day. Good place for a bad time if you ask me. Trust me, nothing gets past me. A bad place for a good time if you know what I mean. Never met no one like you, this feels like a dream. Whoops, back here again. How many times have I sworn it's the end? Whoops, I know this feeling. Shoveling the rubbish and I'm staring at the ceiling. Whoops, dancing to a shit tune. Hands in the air when it hits you. Whoops, I'm lying in my bed and my brain is eating my head. I've got these demons that I can't shake. My past is a vast place, can't get away. Life got grim back then, like it does. Do you know how it feels to lose people you love? I like talking to you like this. You wanna come back? Couple drinks, something like that. I got a gram on my nightstand. I got an A for Squidgy Black. I got this feeling that we're gonna be friends. I got this song, I wanna play it to you. I got this dream, I'm gonna make it happen. I got this thing, I wanna say it to you. You see, I've been writing poems, it's a thing that I do. And would you mind if I shared one with you? No, of course not, right, sorry. This time of night, I always end up spouting the same old track. It reminds me of this time I was trying to find my mind in the back of this rave. This kid was spilling blood all over the place, and I was looking out for someone to save or be saved by. And I found this paper plate, started writing. It felt fucking great. I knew then me and the pen, we were one and the same. But look, I can't take the strain of the days. I'm pretty sure I'm halfway too insane. You got such a nice face and your eyes are like rain. I'd try and kiss you if I could just remember your name. Whoops, back here then exposed. Don't watch the state of my nose. Whoops, my jaw's gone west and I started getting pains in my chest. That's normal. Whoops, there goes my promise. All it took was two drinks till I got on it. Whoops, I swear this person isn't me. We did have fun though, didn't we? Didn't we? Yeah. Dritte Turbulenzmonat Mai. Ich stelle euch meine beiden neuen Alben vor. Entstanden sind 21 Songs, Produktionen. Ich hatte eine super Zeit. Diesen Sommer hoffe ich, meine Vision von meinem Piano-Balkon verwirklichen zu können. Das heißt, ich stelle mein Holzpiano in meinen Bus, baue mir eine kleine Bühne, die ich ausklappen kann, und dann fahre ich damit durchs Land, baue meine Bühne irgendwo auf und fange an, Klavier zu spielen. Der dritte Radio Marabu Turbulenzmonat auf Kurzwelle 6150. Getrieben. gibt, mindestens für mich. Sie ist über und auf der Erfolg recht schief. Turbulenzmonat auf Radio Marabu. Der Künstler aus Bayern stellt seine aktuellen Alben vor. Zwei an der Zahl, ein englisches, ein deutsches, bei meiner Kollegin Anne Chilling. Und bei mir spricht er über Gott und die Welt und spielt für euch Titel aus seinem persönlichen Geschmacksarsenal. Ich habe hier gleich Daniel Hope im Klassik-Tipp. Dann gibt's noch eine Lyrik und jetzt gibt's Afghan Wigs, Demon in Profile. Back to bed, all over your body, to see electricity. It was all that I wanted. Now it's killing me. Thank you. Marabu Goes Classic. Die CD-Vorstellung der Woche. Im Fokus Daniel Hope, Four Seasons. Bei der Deutschen Grammophon am 3. März 2017 erschienen. Musik für jede Jahreszeit, die neue Platte des britischen Violinisten Daniel Hope. Der Titel Four Seasons, eine Art Wortspiel, ein Album rund um die Jahreszeiten. This album is my very personal celebration of seasons and of elements. And a closer look at the feelings and the emotions that every month brings to us. Denn es sind nicht nur die Four Seasons, die vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi auf diesem Album vertreten, sondern Daniel Hope hat zudem jedem Monat des Jahres ein entsprechendes Musikstück zugeordnet. Wir begegnen Werken von Schumann, Tschaikowski, Bach, FX Twin, Chili Gonzales, Nils Frahm, Max Richter oder auch Kurt Weill und erleben Hopes Reflexion über den Ablauf der Zeit und die Stimmungen, die mit den Jahreszeiten verbunden sind. Hope hat zudem 12 internationale Maler gebeten, die Monate malerisch auf diesem Album zu verewigen. In addition, I've asked 12 painters from around the world to create a painting based on each month or to give me an existing work that they felt corresponded to the music itself. Neben dem Klassiker von Vivaldi nahm Hope noch weitere 12 Stücke auf, die musikalisch den jeweils entsprechenden Monat charakterisieren. Auch Chili Gonzales ist mit gleich 2 Stücken vertreten. Wir treffen ihn im August und Dezember. To complement the Vivaldi, I decided to record 12 short pieces to correspond with the 12 months. These vary from Bach and Rameau to Nils Frahm and Chili Gonzales. And I'm particularly thrilled that Chili has also composed a piece specifically for this album. Für Daniel Hope haben gerade die vier Jahreszeiten einen ganz besonderen Stellenwert. Das Stück begleitet ihn seit langer Zeit. 1975 hörte er es zum ersten Mal in Gestart, damals gespielt von seinem musikalischen Ziehvater, Yehudi Menuhin. I performed Vivaldi's Four Seasons almost my entire life. I first heard it in 1975 as a small child, when Yehudi Menuhin played it in Gestart with the Zurich Chamber Orchestra. I actually never thought that I would record it. But over the years, and many hundreds of performances, I watched the way that my interpretation has changed, the way it's developed. And I thought, now's the time. If you think Vivaldi was written in the 1720s, it's still as modern now as it was, the way he conjures up images of the sun, of the stars, of the rain, of the wind. It's highly poetic and just amazing music. Für den Januar hat Hope ein Stück des deutschen Komponisten Nils Frahm ausgewählt. Ein Stück, das uns Dunkelheit und Helligkeit in gleichem Maße zu Gehör bringt. For January I've selected Amber by Nils Frahm, a fantastic composer from Berlin. And I've selected a painting by Caio Fonseca, one of the greatest American artists living today, who loves music. And it was about conjuring up images of January, darkness and light at the same time. Im Mai stoßen wir auf Amazing Grace, hier in einem vollends neuen Gewand, entstanden durch eine Aufnahmesession mit Robert Wilson, als es zu einem einzigartigen Magic Moment kam. For May, I've selected something really very different. It's the famous traditional melody of Amazing Grace, but probably not the way you've ever heard it. This actually happened during a recording session with Robert Wilson. He got us to improvise, and I'd never met Don Buffard before. We met in the studio, in separate studios, and we started to improvise. And suddenly Bob said, "Spiritual," in my ear, and I started improvising on Amazing Grace, and this is what came out. So it's a one-time-only meeting of two artists. Daniel Hopes neues Album Four Seasons. Wir hören daraus zum Abschluss, auch wenn es das September-Stück ist, Kurt Weill und den September-Song. Radio Marabu. Radio Marabu.de. Hi, I'm Rufus Wainwright, and you're listening to Radio Marabu. Marcel Fischer, Marabu. Like a fool, I wouldn't stay too long. Now I'm wondering if your love's still strong. Oh, baby, here I am, signed, sealed, delivered, I'm yours. Then that time I went and said goodbye. Now I'm back and not ashamed to cry. Oh, baby, here I am, signed, sealed, delivered, I'm yours. Signed, sealed, delivered, I'm yours, I'm yours. Seeing a lot of things in this whole world, when I touched them, they did nothing, girl. Oh, baby, here I am, signed, sealed, delivered, I'm yours. Oh, wee babe, you set my soul on fire. That's why I know you are my only desire. Oh, baby, here I am, signed. signed, sealed, delivered, I'm yours. Signed, sealed, delivered, I'm yours. I'm yours. I've done a lot of foolish, foolish things that I really, really didn't. I could be a broken man, but here I am. Oh, baby, signed, sealed, delivered, I'm yours. Signed, sealed, delivered, I'm yours. Signed, sealed, delivered, I'm yours. Signed, sealed, delivered, I'm yours. Rufus Wainwright. Wie es wahr ist, das ist die Nummer 1 der Radio Marabu Rotation. Und das ist das Projekt Hausboot, Tino Eisbrenner und Heiner Löhrich. Tino hat hier oft gesprochen, jetzt ist der andere dran. Heiner Löhrich, hallo. Hi Marcel, ja, schön, dass wir uns sprechen. Ich kenne eure Geschichte natürlich, aber ich frage dich jetzt mal persönlich. Es ist ein wunderschönes Ost-West-Projekt. Tino war ein Star in der späten DDR, ein Teenager-Star sozusagen mit der Band Jessica. Du warst der Mann an der Seite von Heinz-Rudolf Kunze. Wie kam es zur Zusammenarbeit? Kurz nachdem die Grenze sozusagen offen war, haben wir durch die Vermittlung von Toni Kral von City den Kontakt bekommen zu Tino. Und Heinz-Rudolf Kunze und ich wurden gefragt, ob wir für einen Sänger oder für eine Gruppe einen Titel produzieren könnten. Da haben wir gesagt, sehr gerne, wir sind sehr interessiert, auch an der Zusammenarbeit. Und dann kam eben Tino mit seiner Band Jessica zu uns ins Studio nach Hannover. Und wir haben dort an einem Song gearbeitet und das war das erste Kennenlernen. Nachdem wir den Song dann produziert hatten, haben wir erstmal ein paar Jahre vergehen lassen. 1993 habe ich für Tino wieder etwas gearbeitet, damals schon unter dem Namen Tino Eisbrenner gearbeitet, also nicht mehr Jessica. Dort haben wir ein Album gemacht, ein sehr schönes, das hieß Stark sein. Und da habe ich dann auch schon ein oder zwei oder ich glaube mehr Titel für ihn mal komponiert. Das war sozusagen ein etwas besseres, intensiveres Kennenlernen, woraus letzten Endes auch diese Freundschaft entstanden ist. Lang warst du der musikalische Partner an der Seite von Heinz-Rudolf Kunze. Dein ist mein ganzes Herz, die großen Hits hast du geschrieben. Mit ihm hast du aber auch Shakespeare-Musicals erstellt. Unsere Hörer wissen ja, wir hatten Shakespeare-Monat auf Radio Marabu. Nur ganz kurz, welchen Bezug zum alten Meister hast du? Bin ich zufällig reingeraten, aber inzwischen bin ich froh, dass das so passiert ist. Ich habe, wann fing denn das an? Anfang der 2000er Jahre wurden wir gefragt von einem Intendanten der Hannoverschen Landesbühne, Heinz wurde erstmal gefragt, ob er sich eine moderne Übersetzung vorstellen könnte vom Sommernachtstraum. Wir wollten, das sollte gespielt werden im Gartentheater in Herrenhausen. Und dann haben wir mal, sagen wir mal frech, wie wir uns das vorgestellt haben, gesagt, das kann nicht so bleiben, nur in der Übersetzung. Wir müssen noch mal ein, zwei, drei Songs dazu machen. Und nachdem die sozusagen als Demo existiert haben, waren die Feuer und Flamme. Und seitdem war das Thema Kunstlyrik schreiben eben auch Musicals und in dem Fall Shakespeare Musicals. Dann fing das an. Wir kommen zurück zu Hausboot, zu Tino Eisbrenner. Es gibt das zweite Album. Was kannst du zum Album erzählen? Na, das Überraschende ist, dass es überhaupt noch ein Album gibt. Wir haben das Projekt damals angefangen 2009, haben das dann teilweise auch live gespielt, sind dann aber nicht recht weitergekommen, weil wir auch andere Projekte nebenbei noch oder sonst noch zu machen hatten und haben das Projekt erstmal auf Eis gelegt. Und dann haben wir dann über die Jahre doch immer wieder hier und da uns getroffen und haben gesagt, Mensch, na, vielleicht kommt es doch nochmal irgendwann zu einem zweiten Album. Und dann war es, sagen wir mal, vor, ich glaube 2015 dann soweit, dass wir so viel Spaß und Lust wieder darauf hatten und ich hatte auch genügend Titel wieder, dass wir gesagt haben, komm, wir machen eine Fortsetzung, ganz egal, was daraus wird, wir stellen jetzt ein zweites Album her, zweite Hausboot-CD. Tino Eisbrenner ist ja auch Friedensaktivist. Ich bin übrigens auch mit im Verein Musik statt Krieg. Er orientiert sich auch für den Ausgleich mit Russland. Wo stehst du in dieser Frage mit ihm? Ich habe zum Beispiel im Januar mit ihm ein ganz tolles Konzert gespielt in der russischen Botschaft in Berlin. wo wir dann zum Abschluss des Abends unser Lied vom Frieden gebracht haben mit allen Beteiligten. Und das war so ein berührender Moment. Es war ein voller Saal, also mehr ging gar nicht. Und alle sangen dann am Ende das Lied vom Frieden. Und dann stellt sich eine Situation ein für einen Komponisten oder wahrscheinlich auch für Tino, wo man sagt, dafür haben wir das gemacht, für so ein Zusammenkommen von Menschen, die sich einig sind, dass wir bestimmte Werte einfach auf der Bühne auch vertreten müssen. Und Frieden ist ja nicht das Schlechteste. Die neue Single heißt Wie es war ist. Was kannst du uns zu diesem Titel erzählen? Wie es war ist, glaube ich, eher ein Titel, der ja, eine leichte Popnummer, die aber trotzdem etwas ja, widerspiegelt, wo man einfach mal den Text da, ich versuche ihn mal zu interpretieren, das Wesentliche irgendwann auch mal zu sagen. Das ist, wie es war ist. Und das ist jetzt bei uns Nummer 1. Danke, Heiner Lürich. Wir spielen es jetzt. Was redest du noch von Zufall? Warum glaubst du nicht einfach an Glück? Wieso zieht es uns beide schon kurz nach dem Knall jedes Mal zueinander zurück? Wie es war, ist das alles im Leben sich tief ineinander verwebt. Wie es klar ist, das Nehmen auch Geben bedingt und das Nichts von sich selbst überlegt. Gehörst du zu mir? Gehörst Was wäre der Wind ohne Wolken? Eine Kerze, die niemandem scheint. Eine Farbe, die nie auf ein Bild gelangt. Freudentränen, die nie jemand weint. Wie es war, ist das alles im Leben sich tief ineinander verwebt. Wie es klar ist, das Nehmen auch Geben bedingt. Und das Nichts von sich selbst überlebt. Gehörst du zu mir? Gehör ich zu dir? Gehörst du zu mir? Gehör ich zu dir? Gehörst du zu mir? Nummer 1, wie es war, ist Hausboot, Tino Eisbrenner und Heiner Lürich. Ich muss jetzt noch etwas teasen für Sonntag, den 14. Mai 2017, da im Marabu-Interview Tempi Passati. Und was spielen wir von denen jetzt noch für einen Titel? Rai Kessel? Uckermark. Uckermark. Tempi Passati hört er auf Radio Marabu, Kurzwelle 61,50.